Andacht am 23.06.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Psalm 139. Ich dachte ja, wir machen mit dem Kolosserbrief weiter, weil ich dieses erste Kapitel sehr liebe. Die Verse, über die wir die letzten Tage redeten, waren sehr kraftvoll. So ging ich heute früh zu Kolosser 1 zurück und begann zu lesen. Doch ich hörte eine eindringliche Stimme. Lass den Kolosser. Ich ging dann einfach ins Gebet und in die Ruhe. Dann fühlte ich mich zu Psalm 139 gezogen. Ich liebe diesen Psalm schon sehr lange Zeit. Heute früh las ich ihn in der Passion-Übersetzung. Ich werde also heute einiges mit euch teilen, was zu Psalm 139 in meinem Herzen ist. Es ist nämlich so, wenn das Wort ins Herz kommt, das explodiert regelrecht. Schaut in Vers 1. Gott, du weißt alles, was mich betrifft. Denk darüber nach, was bedeutet das? Bei manchen Menschen löst das Angst aus. Ups, er weiß alles von mir. Gestern bat ich Daniel, Clayton in mein Büro zu holen. Ich wollte etwas mit ihm bereden. Als Clayton kam, fragte er, was habe ich angestellt? Ich antwortete, das weiß ich nicht. Ich habe dich nicht gerufen, weil du etwas angestellt hast. Ich liebe dich und möchte mit dir über etwas reden. Viele Menschen denken so von Gott. Er weiß alles von mir, er sieht, was ich angestellt habe. Als ich diesen Vers las, dachte ich, welch einem wunderbaren Gott diene ich doch. Er ist ein Gott, der mich bedingungslos liebt. Eines Tages sagte ein Pastor zu mir, ich habe Angst, dass du mich richtig kennenlernst, dann würdest du mich nicht mehr mögen. Für mich war das eine interessante Sichtweise, aber ich weiß, dass viele Christen so leben. Sie haben Angst, dass man erkennt, wie sie wirklich sind. Als der Herr mich bat, ihm wirklich zu vertrauen, sagte ich, ja. Eine meiner Handlungen in unserer Gemeinschaft war dann, dass ich alle zusammenrief, wir baten einander um Vergebung für alles, was wir getan hatten. Dann öffnete jeder sein Herz, um die Sünden der anderen zu bedecken und einander bedingungslos zu lieben. Gott sagt, die Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Und Gott sagte zu mir, in vielen Gemeinden laufen meine Kinder nicht in meiner Liebe, weil sie nicht die Sünden der anderen bedecken. Wenn meine wahre Kirche das tut, werden alle im Licht wandeln und in wahrer Gemeinschaft. Gott weiß alles über mich und liebt mich bedingungslos. Ist das nicht wunderbar? Wir leben oft so, als sähe Gott diese Kleinigkeit nicht. Ach, mein Freund, bevor du nur daran denkst, weiß Gott davon. Und er hat sich dennoch entschlossen, dich zu lieben, zu umarmen, dir zu vergeben, dich anzunehmen. Einer hat beschlossen, uns bedingungslos anzunehmen. Wir müssen uns entscheiden, ihm bedingungslos zu vertrauen. Schaut, was da steht, Vers 2. Du nimmst jede Bewegung meines Herzens und meiner Seele wahr und du kennst jeden meiner Gedanken, schon bevor er in mein Denken kommt. Jeder Gedanke des Herzens ist ihm bekannt. In der Bibel steht, Jesus kannte die Gedanken ihrer Herzen. Oftmals wissen wir selbst nicht, was in unseren Herzen abgeht. Wir verstehen es nicht. Ich sage euch warum. Weil wir über vieles nie im Herzen nachgedacht haben. Unser Herz hat mit Gedanken und Gefühlen zu tun. Aber wir alle haben gelernt, unsere Gefühle zu kontrollieren. Ich sage bestimmt nicht, dass wir unseren Gefühlen freien Lauf lassen sollen. Was ich sagen will, ist, wir haben nicht gelernt, unsere Gefühle in vernünftiger Weise auszudrücken. Wir handeln oft wie Roboter. Zum Beispiel, wenn wir zum Gottesdienst gehen: Guten Morgen, wie geht's dir? Gut, und ein Lächeln dazu. Wir ziehen spezielle Kleidung an. Doch eine Stunde zuvor waren wir von unserem Ehepartner genervt, ärgerlich auf die Kinder, besorgt um morgen, empört über etwas von gestern. Doch dann stehen wir in der Gemeinde und sagen: Alles ist gut. Es ist schrecklich, wie wir trainiert wurden, eine Rolle zu spielen. Eines Tages kam ich in eine Gemeinde. Dort kam ein Mann auf mich zu: Hallo Reinhard, wie wunderbar, dass du da bist, um bei uns zu predigen. Wie geht's dir? Ich antwortete ihm: Mir geht's schrecklich. Alles ist ein Chaos, ein einziges Durcheinander. Ich wollte sehen, wie es in der Kirche aussieht, wenn wir echt sind. Die Menschen wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Dieser Mann war so einer, der die ganze Zeit herumlief und nur Halleluja sagte. Ich hatte großen Spaß daran, seine Reaktion zu sehen. Und keine Sorge, es ging mir gut. Wir müssen aus unseren Herzen leben, nicht aus unserer Vernunft. Gott kennt das Herz jedes Menschen. Aber wir selbst haben uns nie die Erlaubnis gegeben, aus dem Herzen zu leben. Wir haben Angst davor, kontrolliert zu werden, und wir selbst kontrollieren wiederum andere. Es geht einfach darum, ehrlich zu sein. Debbie lebt wirklich sehr aus ihrem Herz heraus. Jeder, der ihr begegnet, sagt: Das ist so erfrischend mit ihr. Wisst ihr warum? Weil die Menschen aus dem Herzen heraus leben wollen. Gott kennt jede Bewegung im Herzen der Menschen. Seid ehrlich mit ihm. Er möchte eine Herzbeziehung mit dir. Er weiß es doch schon. Sei ehrlich mit ihm. Teile alles ehrlich mit ihm. Vers 3: Du bist so vertraut mit mir, Herr. Du liest mein Herz wie ein geöffnetes Buch. Und du kennst alle Worte, die ich sprechen werde, bevor ich überhaupt einen Satz anfange. Du weißt von jedem Schritt, den ich tun werde, bevor mein Weg überhaupt beginnt. Das ist so wunderbar. Wenn Gott dein Herz wie ein Buch liest, warum musst du die Stimme oder dein Vokabular ändern, wenn du zu ihm sprichst? Mein Gebetsleben, ja, mein gesamtes Christenleben war immer ein ehrlicher Ausdruck Gott gegenüber. Wenn er mein Herz kennt, warum sollte ich ihm etwas vorspielen? Wenn Gott dein Herz liest, dann gibt es niemanden, der dich jemals besser kennt. Gott freut sich so sehr, wenn wir ehrlich sind. Viele Christen erleben nie einen Sieg über ihre Situationen, weil sie nie ehrlich sind mit Gott. Und wenn du selber stark bist, wirst du nie in Gott stark sein. Ein geöffnetes Buch. Alles in meinem Herzen ist offen zu lesen für Gott. Manchmal sind wir ärgerlich, dann kommen unbedachte Worte aus unserem Mund. Irgendjemand hört es und sagt: Hast du das gehört? Vorsicht! Doch Gott hat es gehört, bevor du es ausgesprochen hast. Gott ist so gut. Gott kennt jeden Schritt meines Wegs. Du magst überrascht sein über das, was du morgen machst, und andere Menschen auch. Das habe ich kein bisschen erwartet. Was der Reinhard gerade gesagt hat, was der Daniel getan hat, Gott hat es bereits gewusst. dann kommen die Befürchtungen. Wie wird Gott mich jetzt behandeln? Doch das ist Unfug. Er wusste es doch, bevor du es gemacht hast. Gott sagt nicht: Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen über unsere Beziehung nachdenken. Kein Schritt, keine Einzelheit ist vor Gott verborgen. Es war ihm niemals unbekannt und es wird ihm nie verborgen sein. Bevor wir geboren wurden, wusste er es. Unsere Herzen müssen ergreifen, wie sehr wir geliebt und angenommen sind, wie tief wir geliebt wurden, bevor wir da waren. Wir können es uns nicht vorstellen. Ich habe Freunde, sie fühlen sich an einem Tag von Gott geliebt, am nächsten Tag sind sie verwirrt und fühlen sich von Sünde überwältigt. Mein Herz brennt für sie. Ich dachte viel über sie nach. Ich lehre derzeit viel, unter anderem darüber, dass viele Menschen weggehen, bevor Jesus ihnen wirklich begegnet. Warum geschieht das? Die Bibel sagt, dass das geschehen wird. Und mein Herz bricht, denn wir sollen diese Menschen wiederherstellen und versöhnen mit Gott. Das beschäftigt mich. Wir laufen über diese Erde und sind so überrascht, dass das geschieht. Wie konnte das geschehen? Ich habe das nie erwartet. Das Problem ist, wir sehen die Situation nur aus weltlicher Sicht. Dann kam mir dieser Gedanke. Bevor diese Menschen geboren wurden, wusste Gott, dass sie ihm dienen würden. Außerdem wusste er, dass sie sich abwenden werden. Und seine Liebe zu ihnen hat sich nie verändert oder von ihnen abgewandt. Hier ist mein Herzensschrei. Herr, lass diese Leute eine Offenbarung darüber haben, wie tief du sie liebst. Ist es nicht die Güte Gottes, die die Menschen zur Umkehr führt? Wir haben die Einstellung: Wie konnte er das tun? Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Und dann denken wir, so denkt auch Gott. Aber das stimmt nicht. Seine Güte, Liebe und Vergebung haben sich nicht verändert. Ich möchte ein guter Repräsentant Jesu sein. Ich sage: Herr, ich werde nicht mehr Kolosser 1,9 für diese Leute beten. Ich werde deinem Herz der Güte und Liebe vertrauen. Denn ich bin überzeugt, dass dies das Herz Gottes ist. Wenn diese Menschen durch ihre Lebenskrise gehen, müssen wir kein Opfer mehr für sie bringen. Jesus hat das schon getan. Aber wir können Wiederherstellung und Umkehr für diese Menschen erbitten und erwarten. Jesus sagte: Gerecht ist der, der zu ihm zurückkehrte. Wir aber nehmen Steine und werfen sie nach dem Sünder, um sicherzugehen, dass er bestraft wird. Und dann fühlen wir uns selbst gerecht. Aber Achtung, ich nenne in diesem Zusammenhang Galater 6,7. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Der Gott, der jeden Gedanken, jedes Handeln und jede Herzensbewegung kennt, wird mich in seiner Liebe nie verurteilen. Diese Botschaft müssen wir auf unser Herz schreiben. Der Teufel will uns das rauben. Er erzählt uns Lügen über Gott, weil wir Menschen so falsch ticken. Denk darüber nach. Der Vater opfert seinen eigenen Sohn, damit die Menschen im Frieden mit ihm leben können. Mögen diese tiefen Gedanken dein Herz erreichen. Vers 5. Ich weinte heute früh, als ich das las. Du bist mal in meine Zukunft gegangen, um mir den Weg zu bereiten, und in Freundlichkeit folgst du mir, um mich von den Verletzungen meiner Vergangenheit fernzuhalten. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Epheser 2,10 sagt das Gleiche. Wir sind in Christus geschaffen zu den guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was würde geschehen, wenn wir in unseren Herzen glaubten, dass Gott schon in mein Morgen gegangen ist, um meine Zukunft zu bereiten? Wir hätten nie mehr Sorge über morgen. Wir sorgen uns ums Morgen, weil wir denken, wir müssten unsere Zukunft selbst gestalten. Ich lerne immer mehr, einfach zu vertrauen. Im letzten Live-Mentoring lehrte ich über die Zeit. Das hat mich selbst mehr berührt als vieles andere. Es gibt mehrere Worte für Zeit im Griechischen. Chronos, das ist der Zeitlauf. Aber es gibt ein anderes griechisches Wort, Kairos. Das ist der spezielle Zeitpunkt für die Erfüllung. Eine göttliche Gelegenheit. Ich werde immer genügend Chronos haben, um meinen Kairos zu erfüllen. Warum stressen wir uns, wenn doch alles vorbereitet ist? Wir stressen uns, weil wir denken, wir seien verantwortlich für unsere Zukunft. Ich habe nie erlebt, dass meine Kinder abends zu uns kamen und mit banger Stimme fragten, »Gibt's morgen früh Kakao? Ich möchte mein Brot gedoastet haben. Ich weiß nicht, ob morgen alles da ist, was ich brauche.« Debbie hat das alles einfach gemacht. Die Kinder waren immer versorgt. Ich habe nie und nirgends auf der Welt unter normalen Umständen ein Kind gesehen, das sich sorgte, ob es morgen Essen und Kleidung gibt. Die Wahrheit ist, wir sorgen uns um morgen, weil wir nicht vertrauen. Wir müssen uns sicher sein, dass er in unserer Zukunft ist und alles vorbereitet. Dein Morgen ist schon perfekt. Du musst lernen, im Vertrauen dort hineinzugehen. Meine Arbeit, die ich tue, kann nur in diesem Vertrauen funktionieren. 3 Meter von mir weg sitzt ein junger Mann, einer meiner geistlichen Söhne. Er ist einer der ganz besonderen Menschen und das sage ich ehrlich. Er arbeitet für uns. Ich habe ihn in den letzten 12 Monaten wachsen gesehen, in Exzellenz und in Professionalität. Er sagte kürzlich, ich habe gelernt, alles für Gott zu tun. Und ich erinnere mich an ein Gespräch vor einem Jahr, wo er sich sorgte, ob er alles gut leiten würde, ob er das alles schaffen würde. Nun, ein Jahr später blicke ich zurück und staune über die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat. Ich stelle fest, Gott hat alles vorbereitet und er geht einfach hinein. Wenn ihr das ergreifen könnt, werdet ihr weinen wie ich. Weinen über die Güte Gottes, die schon alles vorbereitet hat. Gott geht in mein 2022 und 2023. Ein perfektes Leben. Ich darf vertrauen und ruhen in ihm. Ich merke wieder einmal, wie einfach das Christenleben ist und wie kompliziert wir es machen. Warum machen wir es so kompliziert? Warum lernen wir nicht zu vertrauen? In deiner Güte folgst du mir, um mich von den Verletzungen meiner Vergangenheit fernzuhalten. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Wie viele Christen leiden unter ihrer Vergangenheit und denken, sie müssten das noch klären. Ich wurde missbraucht, ich wurde zurückgewiesen, deshalb bin ich so. Wenn du deine Vergangenheit nicht loslässt, beweist du, dass du ihm nicht vertraust. Der Psalmist sagt nicht, dass man die Vergangenheit anschauen soll, sondern er sagt, du hältst mich fern von den Verletzungen meiner Vergangenheit. Schaut auf den großen Apostel Paulus. Niemand hatte eine solche Vergangenheit wie er. Er tötete Nachfolger Jesu. Und Gott katapultierte ihn in seiner Gnade in den Dienst Jesu Christi. Welcher andere Apostel hat solch eine Gnade erlebt und die Gnade verstanden wie Paulus? Er sagt: Ich war der Schlimmste, weil ich die Kirche Jesu Christi verfolgt habe. Jetzt aber bin ich groß im Reich Gottes. Erinnert ihr euch an die Frau, die Hure, die Jesu Füße küsste und darüber weinte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete, die wertvolles Öl darüber goss? Ein Mann, ein Pharisäer, verurteilte sie. Jesus sagte: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Deine Vergangenheit kann dich nicht mehr verletzen, wenn die Hand Gottes auf dich gelegt ist durch Jesus Christus, wenn du verstehst, dass du ihm Unvergebenes anvertrauen musst und alles in seine Hand legst. Seine Hand ist auf dich gelegt, damit dich deine Vergangenheit nicht mehr verletzt. So kannst du deine Vergangenheit nutzen, aber du leidest nicht mehr darunter. Der Psalmist sagt: Das ist einfach zu wunderbar, zu tief und nicht zu verstehen. Dein Wissen um mich lässt mich staunen und macht mich stark. Es ist zu tief, als dass wir es auf natürliche Weise verstehen könnten. Wir müssen es in unseren Herzen verstehen. Wir müssen darüber meditieren. Da ist ein Gott, der so wunderbar und leidenschaftlich ist. Ein Gott, der in meine Vergangenheit gegangen ist, damit ich nicht mehr verletzt bin, der meine Zukunft vorbereitet hat. Wenn du diese Wahrheit begreifen kannst, bist du frei von deiner Vergangenheit und kannst sorglos in die Zukunft gehen. Ich möchte, dass du, wenn diese Andacht jetzt dann zu Ende ist, die nächsten paar Minuten dazu nutzt, im Lobpreis dein Herz dankbar zu Gott zu erheben. Ein verletztes Herz zieht uns herunter. Es wird nie die Güte Gottes erleben. Ein dankbares Herz lässt dich die Gnade Gottes erleben. Sag: Gott, danke, dass du meine Zukunft vorbereitet hast. Es gibt keine Überraschung für dich. Was du bereitet hast, ist gut und wunderbar. Ich gehe im Vertrauen hinein. Alles ist wunderbar gemacht. Danke. Herr, ich danke dir, dass meine Vergangenheit mich nicht mehr verletzen kann. Ich vergebe von ganzem Herzen und bin jetzt frei von alten Verletzungen. Ich werde keine Verletzung aus der Vergangenheit mehr annehmen. Ich gebe alles dir. Du liebst mich bedingungslos. Ich weiß, dass Jesus alles vollbracht hat, damit ich so leben kann. Danke, Herr. Leute, Gott ist eine Million Mal besser, als ihr es euch vorstellen könnt. Man kann sich auf dieser Erde viel vorstellen, aber nicht seine Güte. Die ist nicht zu beschreiben. Habt einen wunderbaren, unglaublichen Tag. Ihr dürft wissen, dass Gott alles in der Zukunft vorbereitet hat und deine Vergangenheit von dir fernhält, dass sie dich nicht mehr verletzt. Seine Güte ist wunderbar. Danke fürs Zuhören.